Hallo und herzlich willkommen zum vierten News-Podcast im Jahr 2017. Heute besprechen wir, wie gewohnt, die News aus dem vergangenen Monat. Das ist natürlich der März 2017. Und mit dabei heute in einer vollen Runde ist auch Bianca. Hallo Bianca. Konnichiwa. Ich begrüße Olli. Hallo Olli. Ja, hallo. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und ich begrüße zuletzt Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Gut, dann sind wir hier eine Fünferrunde heute im aktuellen News-Podcast und besprechen zunächst ein paar interne News. Zunächst einmal ein paar Conancasts, die noch so in den letzten Wochen veröffentlicht wurden. Unter anderem, wie schon angekündigt, der Conancast Nummer 104, Detektiv Conan bei ProSiebenMax. Da gehen wir mal genau auf die Ausstrahlung von Detektiv Conan bei unserem neuen Lieblingssender ein und schauen, ob es denn die Möglichkeit besteht, dass wir neue Folgen bekommen, wie ProSiebenMax Detektiv Conan schneidet, ob sie überhaupt schneiden und wie sie Stellung dazu beziehen und so weiter und so fort. Also wenn euch die Ausstrahlung von Detektiv Conan bei ProSiebenMax interessiert und auch Kase haben wir ein bisschen angerissen dort, könnt ihr dort gerne mal reinhören und euch auf den aktuellen Stand bringen, was denn da so Sache ist. Ja, da hatten wir im letzten News-Podcast ja schon drüber gesprochen, dass ProSiebenMax jetzt 333 Folgen zeigt, also alle deutsch synchronisierten Folgen. Darauf gehen wir da auch genauer ein. Und wir haben zwei neue Audiokommentare veröffentlicht zu Magic Kaito, die letzten beiden, also Magic Kaito Kid, The Phantom Thief, die letzten beiden Episoden, 11, Crystal Mother in Tränen und Magic Kaito 12, Tränen der Liebe für den Dark Knight. Und damit ist Magic Kaito Kid, The Phantom Thief auch abgeschlossen, auch in unserer Audiokommentarserie. Also habt ihr jetzt alle Folgen 1 bis 12, die ihr euch nacheinander oder zeitversetzt oder was ich was anschauen könnt. Ja, und dann hoffen wir, dass es bald weitergeht mit Magic Kaito 1412. Dazu haben wir dann später natürlich auch noch eine Meldung für euch im heutigen News-Podcast. Zunächst machen wir aber weiter mit ein paar anderen Meldungen aus dem Anime in Deutschland. Da gehen wir zunächst ein auf die DVD-Box Nummer 1, die jetzt erhältlich ist, seit dem 17. März, genauer gesagt. Ja, wir haben jetzt eine DVD-Box bekommen, zwei weitere Folgen auf jeden Fall noch. Ob dann weitere kommen, weiß man noch nicht, steht in den Sternen. 34 Episoden sind auf der Box enthalten oder in der Box enthalten auf 6 DVDs. Das heißt, eine DVD hat höchstwahrscheinlich 4 Episoden. Und mit dabei ist auch ein netter Episoden-Guide. Also könnt ihr euch auch alles anschauen. Wir haben dort ein Unboxing veröffentlicht auf unserem YouTube-Kanal. Da liebe Grüße auch an und lieben Dank an Kevin, der das für uns gemacht hat. Einziges Manko für alle, die es interessiert. Ist nur die deutsche Synchronisation enthalten. Die japanische Originalfassung mit Untertiteln ist leider nicht dabei. Ich glaube, das hätte wahrscheinlich dann zu viel Platz auf den DVDs verbraucht, weshalb man wieder mehr gebraucht hätte, weshalb dann die komplette Box wieder teurer gewesen wäre, allein auch wegen der Rechte für die japanische Synchro. Ja, ansonsten finde ich es eigentlich immer schön, wenn beide drauf sind. Aber wir können uns ja freuen, endlich mal die Folgen auf Deutsch auf DVD zu haben. Das ist ja das Wichtigste. Genau, ja, unverbindliche Preisempfehlung ist, glaube ich, 56,95 Euro, so um den Dreh. Also es macht dann, ja, 1,50 Euro pro Episode. Und auf der Leipziger Buchmesse habe ich gesehen, da war die Box auch für 50 Euro schon zu haben. Also falls ihr auf Conventions seid, die nächste ist dann ja höchstwahrscheinlich die Dokumi, wo auch Kase mit vor Ort ist im Juni. Ja, da bekommt ihr die auf jeden Fall dann günstiger, falls ihr dann noch einige Zeit warten wollt mit dem Kauf. Und dort vor Ort seid oder jemanden kennt, der dort ist, vielleicht könnt ihr dann dort wie ein kleines Schnäppchen landen. Ja, Box 2 kommt dann ja am 16. Juni in den Handel und Box 3 am 15. September 2017, also in 3 Monatsabschnitten. Und dann haben wir auch die ersten 102 Episoden, also die erste Staffel, wie sie damals bei RTL 2 lief, haben wir dann auch komplett auf DVD bei uns vorliegen. Also bis ein paar Monate sind es noch, aber die ersten 34 Episoden haben wir eben ab heute schon bei uns hier im Handel. Ja, und dann noch ein kurzer Hinweis zu Anime On Demand. Da hatten wir im letzten Cast ja auch schon kurz drüber gesprochen, dass die Folgen dort auch verfügbar sind. Ich hatte es ja gerade eben auch schon kurz angerissen. Da kommen eben jeden Sonntag jetzt 2 neue Episoden. Aktuell, wenn ihr diesen Podcast ganz aktuell hört und nicht eine Woche später, dann sind dort derzeit 10 Episoden verfügbar mit deutscher Synchro. Und entgegen der Behauptung, die wir im letzten Cast fälschlicherweise getätigt haben, kosten die Episoden dort nur jeweils 79 Cent zum Leihen, das sind dann 48 Stunden, soweit ich informiert bin, oder halt als zum Kaufen, solange Anime On Demand existiert, also quasi für immer oder relativ lange, 1,49. zum Kaufen. Also 1,49 kaufen, 79 Cent leihen oder ihr kauft euch die DVD-Box für 50 bis 57 Euro oder was weiß ich was. Ja, oder ihr habt ein Abo bei Anime On Demand für, ich glaube, 10 Euro im Monat. Dann könnt ihr euch alle Episoden für immer gratis anschauen, also quasi gratis, im Abo dann natürlich entsprechend. Ja, genau, also sind ein bisschen günstiger, als wir es im letzten Cast vorgerechnet hatten. Das natürlich auch, ja, positiv anzurechnen. Genau, bleiben wir gleich bei Anime On Demand. Da haben wir noch eine Meldung zu den Filmen 5 bis 12, die ja auch schon hier auf DVD veröffentlicht sind. Bekanntermaßen sind ja die Filme 1 bis 4 und ich meine 16 bis 19... Ist Film 16 auch bei Anime On Demand? Auf jeden Fall 19, 18, 17 auf jeden Fall. 16 weiß ich gar nicht genau. Sind bei Anime On Demand verfügbar. Die weiteren Filme, also 5 bis 12, 13 und 14 sind hier komischerweise ausgenommen, warum auch immer, kommen auch noch dieses Jahr bei Anime On Demand. Ja, also da können wir uns auch darauf freuen. Das war ja schon vor Urzeiten angekündigt, dass die weiteren Filme auch bei Anime On Demand kommen sollen. Jetzt hat Kasee gesagt, ja, okay, gibt es offenbar Probleme mit den Lizenzen, aber die sollen in diesem Jahr auf jeden Fall noch kommen. Dürfen wir gespannt sein. Ich meine, also ich für so sonderlich wichtig halte ich es jetzt nicht. Ich kenne die ganzen Filme schon, die meisten Fans haben die auch auf DVD oder Blu-ray. Okay, die Filme gibt es nur auf DVD zu Hause stehen. Ich denke auch, dass 13 und 14 bei Bedarf dann irgendwann noch nachkommen, um die Serie zu komplettieren. Vielleicht nicht dieses Jahr, weil die Lizenz dafür eben noch nicht verfügbar ist. Aber wer weiß, wenn sich die Filme da gut machen und alle mitmachen, könnte es sein, dass 13 und 14 auch noch nachgereicht würden. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Also ich denke mal, Kasee ist da irgendwo auch bestimmt bemüht, die Filme alle zu bekommen für Anime On Demand. Wobei ich mich auch wundere, zum Beispiel die One Piece Filme und so weiter sind nicht bei Anime On Demand. Ich weiß nicht, warum Detective Conan dort ist und wahrscheinlich wegen den Lizenzen, weil sie die irgendwo aufgeschnappt haben oder was. Aber dann nur so teilweise und jetzt 1 bis 4 ist ja auch so irgendwie spontan veröffentlicht worden. 5 bis 12 hängt jetzt irgendwo. Also ich schätze mal, wenn die Filme kommen, dann höchstwahrscheinlich sehr spontan. Aber man weiß ja nie, was Anime On Demand so macht. Ja, mal sehen. Für alle, die es interessiert, die bisher verfügbaren Filme kosten 2,99 € in der Leihe für 48 Stunden. Und wenn ihr sie digital kaufen möchtet, wie die Folgen oder sowas, wenn ihr die dauerhaft haben möchtet, bei Anime On Demand kosten die 7,99 €. Und das, so werden wahrscheinlich dann auch die Filme 5 bis 12 einzuordnen sein in der Preisklasse. Gut, dann haben wir noch eine Meldung zu Film 19. Sehr viel Film-News hier heute beim Anime in Deutschland-Bereich, sonst eigentlich sehr wenig. Aber wir hatten ja gerade eben auch schon über die DVD-Box gesprochen. Ja, zu Film 19, wie gesagt, ist ein Trailer erschienen. Das ist ja der Film, der letztes Jahr im September, Oktober, irgendwo da in Deutschland hier auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Die Sonnenblumen des Infernos. Da haben wir auch einen Audiokommentar zu gemacht. Könnt ihr gerne mal reinhören, wenn euch das interessiert. Ja, da hat jetzt Kasee ganz spontan im März einen Trailer zu veröffentlicht. Ich meine, ist ja nicht so, dass der Film schon ein halbes Jahr veröffentlicht ist, aber huch, ja, gerade nochmal so gefunden, wir haben hier noch irgendwo einen Trailer oder ja, ups, der nächste Film ist jetzt angekündigt, wo wir gleich auch noch drüber sprechen werden. Dann machen wir mal schnell einen Trailer, haha. Vielleicht sollte jemand einen Trailer für Film 20 machen und hat stattdessen einen Trailer für Film 19 gemacht, weil dafür war ja schon die deutsche Synchro vorhanden. Hier, wer weiß. Prakti, mach mal einen Trailer zum aktuellen Film. Ach, aktuell, ja, okay. War so ein Schülerpraktikant, dessen Aufgabe das war. Und der war so gut, den konnte man glatt auf YouTube veröffentlichen. So frei nach dem Motto, ach, du hast gar nichts zu tun, hol mir mal einen Kaffee. Ach nee, mach mal diesen Trailer hier, wir brauchen einen Trailer. Zu Film 19, immer noch, hart. Halbes Jahr verschollen, okay. Ja, vielleicht war der auch verschollen, wer weiß. Jedenfalls ist der gar nicht schlecht geworden. Also ich fand ihn gut. Man sieht auch wieder, irgendwo explodiert was. Ich finde besonders die Stelle mit Kaito Kid, wie der am Anfang des Trailers präsentiert wird, wo ich mich, also ich habe den Film noch nicht gesehen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hä, das passt gar nicht zu Kid. Und das kann doch gar nicht der sein. Wahrscheinlich steckt da irgendwas anderes hinter. Und kurz darauf stellt Conan dieselbe Frage. War das wirklich Kid? Oder so. Und in dem Sinne, finde ich, ist der Trailer wunderbar gelungen. Ja, machen wir weiter mit der Meldung zu Film 20. Also nach Film 19 kommt jetzt logischerweise Film 20. Jungkoku no Nightmare, The Darkest Nightmare, der dunkelste Albtraum, wie auch immer. Der offizielle Titel steht noch nicht fest. Aber Kasee hat den Film schon für Herbst 2017 in Deutschland angekündigt. Das heißt, er wird höchstwahrscheinlich im Herbst auf DVD und Blu-ray-Disc erscheinen. ja, ist ja der aktuellste japanische Film, der noch dort verfügbar ist. Ich meine, am 16. April wird er dann, ist es der 16.? Nein, der 18. 15. 18. April wird er dann abgelöst durch den 21. Film, durch The Crimson Love Letter. Ja, der kommt, also Film 20 kommt auf jeden Fall nach Deutschland, Herbst 2017. Ich denke mal, realistisch ist wieder damit zu rechnen, dass der Film September, Oktober da in etwa kommt und auch wahrscheinlich bei Anime On Demand etwas vor der DVD- und Blu-ray-Fassung. Und ja, wir machen auf jeden Fall auch wieder einen Audiokommentar dazu. Ja, freue ich mich sehr drauf auf Film 20. Lasse nicht, wie ich annehme. Es ist unabhängig von der Qualität des Films, bin ich natürlich froh, dass der Film nach Deutschland kommt. Also das, da bin ich auf jeden Fall froh, auch wenn der Film natürlich, naja, man muss ihn selber gesehen haben, um es zu bewerten. Aber ich habe ein Déjà écouté. Lasse, das hast du beim 19. auch schon gesagt. Ja, und sie sind beide ähnlich gut geworden. In Anführungszeichen okay. Gut. Aber worauf ich gespannt bin, sind die Synchronsprecher, die man ranholt für Rollen, die bisher in Deutschland noch nicht gesprochen wurden. Wie Kia und Bourbon und andere Charaktere, die in dem Film vorkommen und eine wichtige Rolle haben, die vielleicht nochmal in zukünftigen Filmen auftauchen könnten. Da muss man sehen. Dann wäre es aber schön, wenn sie welche auftreiben, die auch bleiben könnten, wenn wir endlich die weiteren Folgen bekommen würden. Ja, man muss aber dazu sehen, ich meine zum Beispiel Bourbon, wenn man den jetzt im Film besetzt, das ist ja jetzt hier 2017, ja, erscheint das erste Mal in Folge 600 sonst was oder 700 sonst was. Ich weiß gar nicht, wann er sein Debüt hatte. Auf jeden Fall sehr, sehr spät. Ich meine, bis der deutsche Anime, so, wenn der Anime irgendwann mal weitergehen sollte, bis der da angekommen ist, wo Bourbon das erste Mal auftritt, da kann schon alles passieren. Ich denke, das dauert noch einige Jahre und ich halte es für sehr schwer, das zu erreichen, dass der Sprecher dann auch weiterhin die Rolle sprechen möchte. Von daher würde ich sagen, einfach eine gute Rolle besetzen und dann reicht das so in etwa. Ich meine, auch bei Kea, wann tritt sie das erste Mal auf? 425? Na okay, da schon etwas ja, dichter dran, Kea, aber... Ja, bei Kea könnte es eher passen. Ja. Na, vielleicht kommen in der Zwischenzeit auch noch mehr Filme mit Bourbon raus, wo man den Synchronsprecher dann immer über eine gewisse Zeit immer mal wieder ranholen kann. Das stimmt. Aber das sollte dann kein Problem sein, egal wie bekannt oder wie groß oder wie klein der Synchronsprecher jetzt ist, sage ich mal. Bei einer Serie ist es schon ein bisschen was anderes dann. Ja, mich interessiert, ob wir auch den Akai-Sprecher wieder hören, den wir schon in Film 18 gehört haben. Ja, stimmt. Ne? Ja. Aber ja, da würde ich von ausgehen. Ich sag mal, der Film 18 ist ja jetzt erst 2 Jahre dann dementsprechend her, als die Synchro hier gemacht wurde. Und 2 Jahre, das finde ich, geht in Ordnung. Hoffen wir mal das dementsprechend, Beste. Dementsprechend auch die Synchronsprecher für Camel und James. Mm, ja, genau. Wo wir dann tatsächlich eine einzigartige Situation haben, weil wir hätten dann im Deutschen für James in Film 18 und Film 20 denselben Synchronsprecher und die Japaner nicht. Weil der Synchronsprecher von James in Japan ist zwischen Film 18 und 20 gestorben. Deswegen wir haben können's. Wir unterschiedliche Synchronsprecher. Ja. Leider, leider. Aber ich denke mal, eine gewisse Kontinuität, das ist ja auch im Sinne von Kase. Also von daher denke ich schon, dass sie darauf achten werden. Also, versuchen werden sie das. Ich habe da auch keine Bedenken, wenn Karin Lehmann da das Ganze leitet. Aber es ist halt die Frage, manche Synchronsprecher wollen doch einfach nicht. Weil ja, klar, oder haben anderes ja. Nie. Oder haben schon Projekte, ist klar. Ja. Und man muss natürlich auch sehen, wie groß das Budget denn ist für einen Conan-Film hier. Vielleicht haben sie einfach gesagt, nee, das ist mir zu wenig. Und wenn die was anderes zu tun haben, dann, ja, gehen sie halt weg sozusagen in dem Sinne. Aber ich hoffe mal und denke auch, dass der ganze Stammcast dabei bleibt. Also Tobias Müller und wer nicht halt noch alles damit spricht. Also die werden auf jeden Fall, gehe ich jedenfalls stark von aus, mit dabei bleiben. Genaueres werden wir natürlich noch berichten, wenn uns Genaueres bekannt ist. Und auch zu den anderen Rollen, ja, hoffen wir das Beste. Wird ja sicherlich ganz gut werden. Wie gesagt, wenn Karin Lehmann da wieder Synchronregie macht und dann sollte das alles klappen. Ja. Gut, dann kommen wir noch zu der wahrscheinlich ja, spannendsten oder kuriosesten Meldung, die uns in den letzten Wochen ereilt hat, nämlich Film 21, The Crimson Love Letter. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche übersetzte Titel ist. Ja. Purpurroter Liebesbrief, ah, haben wir das jetzt mal genommen. Ja, der war lange Zeit unklar wegen der, ich muss Rückschluss machen, es ist, nimmt mich alles so mit. Am 30. Mai ist ja die Anime-Nacht von diversen Kinos, beziehungsweise von Kase initiiert. Da wird in Kinos ein Film gezeigt. Bisher wurde es als Anime Sneak angekündigt. Dann wurde ja schon geleakt, dass dort eventuell Detektiv Conan gezeigt werden könnte. Man sah ja auf so einem kleinen Plakat schon die Haare von Conan und das Cover von Film 20 sozusagen. Da wurde spekuliert, ob eben der Film 20 dann in den Kinos zu sehen ist. Dann plötzlich hieß es aus Österreich von einem Kino, nein, es ist nicht Film 20, es ist Film 21, The Crimson Love Letter. Der kommt im Mai ins Kino. Dann wurde ewig spekuliert, ja, ist es denn jetzt Film 20, Film 21, deutsche Synchro oder nur japanische Synchro mit Subs? Jetzt ist bekannt, Film 21, The Crimson Love Letter, kommt tatsächlich ins Kino in einer OMU-Fassung, also Originalton mit deutschen Untertiteln. Bekommen wir den Film am 30. Mai hier in den deutschen Kinos zu sehen. Also wenn ihr irgendwo ein, ich glaube, UCI, Cinemax und weitere teilnehmende Kinos habt, dann solltet ihr auf jeden Fall dort einen Sitzplatz buchen oder am besten den ganzen Saal schon buchen für eure Freunde und Fans. Ja, also Film 21 kommt ins deutsche Kino. Das wird dann, ja, die deutsche Premiere sozusagen sein, noch vor DVD, Blu-ray und Anime on Demand, erstmals im deutschen Kino, Detective Conan, The Crimson Love Letter. Und genial, eventuell sogar noch vor Conventions, wo ja die letzten Filme schon angezeigt wurden, allerdings auf Deutsch, was auch total genial war, falls jemals die Möglichkeit habt. Das ist schon einigermaßen Kino-Feeling, aber ich freue mich richtig darauf, mal in einem echten Kino in Deutschland mit Conan-Fans Conan zu gucken. Ich würde euch aber raten, beeilt euch beim Ticketkauf, denn noch während es Spekulationen gab, habe ich zum Beispiel mein Ticket schon besorgt und das Kino ist recht gut voll. Also es war zu dem Zeitpunkt schon gut ausgebucht, da wusste man noch gar nicht, dass es überhaupt ein Conan-Film sein wird. Oder wenn überhaupt, hatte man auf Film 20 spekuliert. Deshalb, wenn ihr jetzt noch was findet, ja, beeilt euch. Entscheidet euch jetzt schon, den Film zu gucken. Wenn nicht, irgendwann kommt er auch auf DVD raus. Aber da müsstet ihr dann noch ein Jahr mindestens länger warten. Ja, genau. Also mit dem DVD- und Blu-ray-Release ist ja wie gewohnt, wenn Kase den Rhythmus beibehalten sollte, mit Herbst 2018 dann zu rechnen. Also von uns aus gesehen jetzt noch anderthalb Jahre weg und auch ungefähr anderthalb Jahre weg vom Kino-Release oder Kino von der Kinopremiere hier in Deutschland und Österreich natürlich, darf man auch nicht vergessen. Ja, also mal sehen, wie Kase das dann handhabt. Das werden ja die nächsten Fragen dann wahrscheinlich sein. Müssen wir dann sehen, was dann genauer passiert damit. Ich meine, Film 20 ist dann angekündigt für diesen Herbst. Ob Film 21 auch kommt, wage ich stark zu bezweifeln, aber man weiß ja nie so genau. Und es ist vielleicht noch die Frage, ob sie es wie bei One Piece Gold machen, dann irgendwann in eine deutsche Synchro-Fassung nochmal nachreichen, nochmal ins Kino bringen, wie sie es eben bei One Piece Gold gemacht haben. Aber das würde ja dann bedeuten, also wenn sie das machen sollten, dann müssen sie ja schon eine Synchro haben. Und ich glaube nicht, dass sie das nächstes Jahr dann machen. Den nochmal ins Kino zu bringen, deutsche Synchro, kurz vor der DVD-Veröffentlichung im normalen Rhythmus. Also deswegen glaube ich allerdings auch eher nicht, dass es nochmal eine, wie bei One Piece Go, eine Veröffentlichung mit Synchro im Kino gibt, weil das macht zeittechnisch überhaupt keinen Sinn für Kase und auch von den Kostenaufwand. Dann müsste man ja jetzt im Prinzip momentan zwei Filme synchronisieren lassen auf einmal. Nämlich Film 20 für den DVD-Release und Film 21 für den zeitnah nochmal ins Kino bringen mit Synchro. Aber ich sag mal, wenn man die Synchronsprecher schon mal im Synchronstudio hat, dann kann man ja auch einfach sagen, komm, ihr nehmt jetzt Film 20 auf und Film 21. Na, die Synchronsprecher werden doch pro Take bezahlt, ne? Ja, genau. Und ja, genau. Ich glaube, eine Grundgebühr gibt's auch noch, so in etwa. Aber wenn Kase gerade das Geld hat? Die Grundgebühr würde man sich dann vermutlich sparen, aber trotzdem kostet das ja trotzdem doppelt so viel im Prinzip. Ja, zumal Film 21 diese Kinolizenz ja bestimmt auch richtig viel Geld kostet, dass es im Kino gezeigt wird, auch wenn es nur für einen Tag ist. Also ich weiß nicht, also aber ich kann natürlich verstehen, dass es schwierig ist, wenn in einem Jahr plötzlich zwei Filme sozusagen zeitgleich rauskämen und man müsste es ja auch mit den Japanern absprechen, ist alles halt noch, steht alles in den Sternen. Ich sag mal, erstmal 30. Mai erscheint er mit Subs bei uns im Kino und dann müsste man sehen, wie es dann weiterläuft, ob der dann schon synchronisiert wird. Ich meine, die Synchro für die Filme, also jetzt Film 20, ist ja dann im Juni, Juli dann etwa, findet das immer statt. Ob man da Film 21 mit reinnimmt oder nicht, ist dann die andere Frage. Ich weiß es selber nicht genau. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten sollte, wenn das so passiert. Ja, die Frage ist auch, haben die Leute zum Teil ja auch ein jüngeres Publikum mit nicht so viel Taschengeld, das Geld zu sagen, okay, jetzt kommt der Conan-Film raus und jetzt kommt auch noch der andere Conan-Film raus und ich weiß gar nicht, wann ich beide auf einmal kaufen soll, weil anfangs kommen ja immer die, gerade wenn man die DVDs haben will, diese Special-Schuber raus. die ich auch nur hole und die sind immer schon, ja, das geht ein bisschen ins Geld, aber das ist dann wahrscheinlich auch nur eine kleinere Gruppe von Leuten, die sich das genauer überlegt. Das glaube ich gar nicht mal. Das geht ja nicht nur unbedingt um Kinder mit Taschengeld, sondern halt auch durchaus für berufstätige junge Erwachsene, die es vielleicht auch nicht so dick auf der Tasche haben, denn eben sagen, zwei Filme. Also ich meine, das wäre eigentlich schon ziemlich unklug von KZ marketingtechnisch, weil man dann die Käufer es ist einfach so, egal, wenn die Käufer nicht halt obere Mittelschicht sind, dann wird man zwangsläufig in gewissen Graden eine Spaltung der Zielgruppe erreichen. Und selbst wenn die Leute es sich leisten können, sagen die vielleicht einfach, ich kann mir das leisten, aber will ich mir das leisten, jetzt zwei auf einmal zu kaufen? Vielleicht warte ich mit dem einen. Ja, die Frage, die sich dabei stellt, das sind ja nicht nur die Filme, die DVDs werden ja auch noch veröffentlicht von der Serie. Genau, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ja, wenn die, ich meine, im September erscheint ja die dritte DVD-Box, Mitte September, und das sind ja auch noch mal über 50 Euro. Und wenn man dann gleichzeitig im September auch noch die beiden Filme rausbrecht, oder meinetwegen auch nur einen Film, ist es ja auch nochmal eine extra Belastung von ungefähr 25 Euro. Ich schätze deswegen auch, jetzt gerade so spontan, ein Einfall, dass wahrscheinlich der Film 20 dann im Oktober kommt, oder wahrscheinlich, oder im August vielleicht vorher, aber September halte ich dann doch für unwahrscheinlich, muss ich sagen. Oder sie bringen beides raus und bieten dann gleichzeitig einen Bundle an. Aber ich glaube, so cool ist Kasee nicht. Vor allem Box 3 und ein Film, da müssen wir vielleicht alle Boxen zusammenschmeißen, oder? Ja, ich würde auch keinen Bundle von beiden haben wollen. Also ich würde vorzugsweise lieber. Es gibt ja so Boxen, wirklich so Bundle-Boxen, wo du halt zwei Filme in einer Box hast. Aber allein für den Anblick im Regal würde ich lieber beide einzeln haben wollen. Ja, definitiv. Ja, ist halt eine schwierige Sache, wie sie das herausbringen. Aber dann das in zwei verschiedenen Monaten herauszubringen, ist natürlich auch so eine. Ist natürlich auch schwierig. Naja, müssen wir sehen, wie Kasee das ankündigt, ob sie es überhaupt ankündigen. Es kann ja natürlich auch sein, dass sie halt ganz normal beibehalten, dass quasi der Kino-Release heutzutage nur so ein kleines Extra ist und der Release mit Herbst jeden Jahres quasi beibehalten wird. Kann natürlich auch sein. Aber ganz allgemein ist natürlich absolut fantastisch, da sind wir uns einig, dass der Film an dem einen Tag mit Gersab knapp einen Monat nach japanischem Kinostart in den deutschen Kinos läuft, das ist natürlich im Allgemeinen erstmal mega geil. Definitiv, also darauf habe ich gehofft. Ja, besser kann man es kaum machen und das ist natürlich vor allen anderen Conventions, man wird keine Möglichkeit haben, das vorher zu sehen. Ich meine, die Dokumi ist ja ein paar Tage drauf und vorher gibt es keine größere, nennenswerte Convention, wo man das schon hätte sehen können. Und selbst wenn der Film irgendwann schon mal in den letzten Jahren vorab verfügbar war, dann war es auch mal auf der Animagic, aber auch im Jahr drauf erst. Also hier haben wir das quasi ein Jahr, über ein Jahr vor den ursprünglichen deutschen Release sozusagen, zwar nur mit Subs, aber ich meine, hey, also es ist ein Detective Conan Film und wenn ihr den japanischen Anime schaut, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, dann werdet ihr die Stimme ja auch kennen und mit Untertiteln ist es ja auch nicht so ungewohnt, sage ich mal. Ja, also sehr schön, dass Film 21 bei uns in die Kinos kommt. Ist natürlich auch traurig für all diejenigen, die am 30. Mai keine Zeit haben. Aber der Film kommt ja irgendwann später auch noch auf DVD und Blu-ray. Und wir werden auch hier im Conorcast natürlich von unseren Erfahrungen berichten, wie uns der Film gefallen hat. Denn irgendjemand von uns wird ja garantiert an dem Tag Zeit haben und hingehen, nicht wahr? Ja. Gut. Also ich habe mein Ticket schon. Ich auch. Ich habe mein Ticket auch. Super. Ja, gut. Also Film 21 kommt. Das ist natürlich die Knallermeldung hier schlechthin. Von daher kann eigentlich gar nicht mehr Besseres kommen hier, aber wir haben trotzdem noch ein paar weitere Meldungen. Und zwar zu Magic Kaito 1412, ich hatte es vorhin schon angesprochen. Die Lizenz liegt ja bei, nicht bei Kasee diesmal, sondern bei Peppermint Anime, ein anderer Publisher. Und der hatte ja ursprünglich geplant, Magic Kaito 1412 im Herbst 2000, also ursprünglich angekündigt war die Serie von der Animagic 2016, haben sie gesagt, wir wollen die Serie im Herbst 2016, oder war es der Winter? Herbst 2016 meine ich. Herbst 2016. Ja, okay, danke. Auf DVD, nee, bei Akiba Pass veröffentlichen, das ist ja deren Online-Portal, quasi das Pendant zu Anime on Demand von Peppermint Anime. Dann wurde es verschoben auf 2017, nachdem man da irgendwelche Probleme hatte. Jetzt haben wir auf der Leipziger Buchmesse nachgefragt und offenbar soll Magic Kaito 1412 dieses oder nächstes Jahr erscheinen. Das war die offizielle Verlautbarung, weil die Serie zunächst für andere Serien zurückstecken musste. Es war on hold gewesen, wie man sagt. aber man plant jetzt so langsam in Fahrt zu kommen und dieses oder nächstes Jahr die Serie zu veröffentlichen. Ja, finde ich extrem schade, nachdem man so optimistisch war mit Herbst 2016, jetzt dann sagt, ja, entweder 2017 oder 2018, das kann ja auch alles heißen, das kann ja auch Herbst 2018 heißen, das wäre dann ja 2 Jahre danach. Und für mich, ehrlicherweise, klingt das auch tatsächlich so ein bisschen nach 2018, denn wenn man schon sagt, dieses oder nächstes Jahr, dann impliziert das so ein bisschen, dass man nicht genau weiß, was jetzt Sache ist und dass man das ein bisschen so auf die lange Bank schiebt, obwohl man sagt natürlich, man will die Priorität erhöhen und so weiter und so fort, muss man ja irgendwie sagen, aber für mich klingt es stark leider nach 2018. Wie seht ihr das? Ja, ich kann mir vorstellen, sie machen es jetzt halt so, weil sie auf der Animagic halt sich so optimistisch getan haben und gesagt haben, jo, wie Herbst 2016, wir schaffen das. Jetzt haben sie gemerkt, nee, das klappt doch nicht, gibt Verzögerungen. Jetzt sagen sie dann, ja, wir legen jetzt kein konkretes Jahr fest, weil falls wir es dann nämlich nicht schaffen, sind die Fans auch wieder enttäuscht oder noch enttäuschter, man weiß es nicht, und gehen dann jetzt halt diesen Weg so. Ja. Schlimmer als der Berliner Flughafen oder wie? Immer mal verschieben, verschieben, verschieben. Nein. Ja. Naja, ich denke, sie haben halt, sie stecken Geld und Priorität dann doch eher in andere Dinge, die halt noch beliebter sind. Kaito Kid ist ja an sich zwar berühmt aus Conan, aber sonst auch nur eine kleinere Serie. Also ich gehe, so wie dir das klingt, vermute ich jetzt einfach mal Herbst 2017 oder Ende 2017 Akiba Pass und dann im Laufe von 2018 die DVDs, wie Kase das gemacht hat, über mehrere Monate verteilt. Ich finde das nicht nur furchtbar schade, ich finde es ehrlich gesagt auch ziemlich peinlich für Peppermint, wie das Ganze abgelaufen ist, dass man erst das großspurig ankündigt mit Herbst 2016, quasi nur kurz nachdem Kase die letzte DVD-Box veröffentlicht hat im Prinzip, nur ein paar Monate danach, starten wir jetzt hier schon online mit der nächsten Serie davon, weil wir haben das uns geholt, wir schaffen das, wir machen das, und dann sagen die, ja, nee. Und dann sagen die später, ja, nee, noch mehr, andere Prioritäten und jetzt vielleicht nächstes Jahr. Das ist, also es kann ja sein, dass es da irgendwelche Probleme gab. Es wurde ja auch spekuliert, ob sie das Material nicht rechtzeitig bekommen haben oder so. Kann ja alles sein. Aber trotzdem finde ich das in der Außendarstellung noch ziemlich unvorteilhaft insgesamt für Peppermint Anime. Und das finde ich, also ich habe mit Peppermint jetzt nicht unbedingt viel zu tun. Die machen jetzt keine Serien, für die ich mich so aktiv interessiere. Deswegen ist das quasi mein erster Eindruck mit dem Publisher. Und ich kann nicht sagen, dass es ein positiver ist bisher. Da muss man noch sehen, wissen wir eigentlich schon, wer das synchronisiert überhaupt? Ist es wieder TV-Synchron oder wird das die Inhouse-Studio Oxygen sein? Das weiß man tatsächlich noch nicht, also uns ist dazu nichts bekannt. Wenn eine Synchronisation irgendwann mal losgeht, also ich hoffe natürlich, dass es dann auch synchronisiert wird, das ist natürlich ein Muss dann. Wenn sie es nur OMU machen und das auf Akibas Pass und auf DVD veröffentlichen, nur OMU, also die können nicht DVDs nur OMU veröffentlichen. Nee, eigentlich nicht, das ist heutzutage auch nicht mehr en vogue, also sage ich mal. Akibas Pass vielleicht, ja, gut. Dann aber vielleicht auch nur vorläufig, aber auch DVD. Ja. Also was ich noch als Grund spekuliert hatte, war vielleicht so, dass man auch sagt, ja, okay, jetzt bringt Kase halt doch die DVD-Boxen raus, und man zielt ja doch irgendwie auf die gleiche Zielgruppe ab, und wenn die dann sagen, ja, jetzt kaufen sich die Serie für 50 Euro, dass man dann vielleicht gesagt hätte, so, wenn wir da jetzt noch unsere DVD im selben Jahr rausbringen, dann ist ja auch wieder diese Doppelbelastung da, die wir eben schon bei Film 2021 so diskutiert hätten. Da hätte ich mir auch vorstellen können, dass es auch unter anderem dass es auch so ein Mitgrund ist, warum man dann gesagt hat, verschieben wir es lieber noch mal ein Jahr dann und bauen uns diese Brücke ins Jahr 2018. Ich denke, auch wenn man ein paar Monate dazwischen Zeit lässt, dann geht das mit dem Geld ja auch wieder. Oder 1-2 Monate nur. Ja, und vor allem sind ja auch die zwischen den DVD-Boxen von Detective Conan ja auch immer noch ein bisschen Zeit dazwischen. Ich meine, das sind ja 3 Monate Release-Rhythmus quasi. Da hätte man ja ein bisschen Zeit, oder ein paar Monate, 2 Monate dazwischen immer frei, um das ja irgendwo reinzulegen. Ist ja nicht so, dass man irgendwie Monate spart, vielleicht einige schon, aber ich sag mal, die Hauptzielgruppe ist ja heutzutage schon etwas älter und ja, da jetzt noch zu warten aufs nächste Jahr, wo Kase vielleicht kein Detective Conan mehr veröffentlicht, weiß man ja auch nicht, vielleicht geht's ja weiter mit Box 4, dann müsste Peppermint das wieder nach hinten verschieben. Ich glaube nicht, dass man da so publisher-übergreifend schaut, wie das jetzt gelagert ist. Aber natürlich, also die Ankündigung von Magic Kaito 1412 ist natürlich ein ganz klarer Schlag gegen Kase. Ich hätte auch nicht vermutet, dass Peppermint sich den Anime sichert. Von daher war das dann umso überraschender. Und dass man da so schnell wie möglich sein wollte, kann ich auch verstehen. Ist natürlich dann jetzt, wie Lasse schon sagt, extrem peinlich, dass man das dann nicht hinbekommt und das irgendwo jetzt auf die lange Bank schiebt und ja sagt, ja, Magic Kaito 1412 kommt, wir haben die Lizenz, aber ja, keine Ahnung, wann es denn kommt. Ich sag mal, wenn Kase das hätte, dann wäre das vielleicht schon jetzt in der Veröffentlichung oder ja, weiß man natürlich auch nicht, ist alles eine Spekulation, aber ich denke mal, das wäre dann anders gelaufen, vielleicht auch mit Detective Conan kombiniert worden. Naja. Ja, ich hätte es auch an Peppermint Stelle, ich hätte es auch anders angekündigt quasi. Also man hat ja auf der Animagic das verkündet, dass man sich diese Lizenz gesichert hat. Und dabei hätte ich es dann aber auch belassen. Also keinen genauen Veröffentlichungsdatum halt, wie dann eben Herbst 2016 genannt, weil das schon extrem unglaubwürdig war, innerhalb von 2 Monaten oder 3 Monaten die Serie zu synchronisieren. Ich finde es einfach nur schade, dass hier, also wenn das der Fall ist, dass Lizenzen gebunkert werden und es dann einfach nicht weitergeht. Ich traue das eigentlich Peppermint gar nicht zu, weil ich finde nicht, dass die ein schlechter Publisher sind, weil die es bei anderen Animes richtig gut hinkriegen. Aber wenn das jetzt wirklich so der Fall wäre, fände ich es echt schade. Ja, aber man muss natürlich sagen, das ist alles nur Spekulation von uns. Wir wissen natürlich nichts Genaues. Es heißt ja nur, dass es verschoben wird auf dieses oder nächstes Jahr. Kann natürlich auch sein, dass es nächsten Monat rauskommt, wäre aber sehr unwahrscheinlich, nehme ich an. Es kann natürlich auch sein, dass sie irgendwelche Probleme haben, die das Material aus Japan zu bekommen. Denn ich erinnere mich zum Beispiel bei Attack on Titan war es bei Kase auch ein ähnlicher Fall, dass sie die Lizenz zwar schon lange Zeit hatten, aber die DVD und Blu-ray dann erst relativ spät rauskam, beziehungsweise jetzt gerade erst veröffentlicht wird oder wurde. Da lag es ja auch daran, dass das Material halt nicht verfügbar war. Und ich sag mal, es wäre von Kase da auch deutlich klüger gewesen, Attack on Titan noch früher herauszubringen, als jetzt so relativ spät. Von daher kann es da auch bei Peppermint Anime und Magic Kaito 1412 der Fall sein, dass man ja das angekündigt hat und dann halt unerwartete Schwierigkeiten aufgetreten sind. Die Bahn würde sagen, Verzögerungen im Betriebsablauf und es dann halt relativ spät jetzt erst kommen muss oder kommen kann erst, weil sich unerwartete Schwierigkeiten ergeben haben. Das mag sein, wäre ja auch völlig verständlich, aber dann fände ich es ganz schön, wenn Peppermint uns das auch so kommunizieren würde. Ja, stimmt natürlich. Ja. Anstatt jetzt zu sagen, es hat jetzt nicht so eine hohe Prio und deswegen haben wir es verschoben und so. Das ist natürlich auch, damit verschreckt man ja auch die Fans, wenn sie sagen, ja, auf die Serie habt euch gefreut, aber für uns stand die jetzt nicht so an hoher Priorität, obwohl wir das angekündigt haben. Sorry. Wenn sie dann sagen würden, ja, hey, es gab Abstimmungsschwierigkeiten mit dem japanischen Publisher, wir haben das Material nicht rechtzeitig bekommen zu synchronisieren und jetzt haben wir vielleicht für eine gewisse Zeit lang nicht alle Synchronsprecher, müssen noch ein bisschen warten und so. Ich bin ja als Fan, ich bin ja auch ein Mensch, die es wissen, dass ich sowas verstehen kann. Aber da müssen sie es mir auch so erklären. Und was ich auch noch schade finde für Peppermint, ist, dass Kasege ja quasi mit Kent the Phantom Thief quasi so ein gewisse Marktinteresse aufgebaut hat, weil sie es eben in so einem Rhythmus hatten und dadurch haben sie das Faninteresse geweckt und haben die in so einen Rhythmus gebracht. Und für Peppermint wäre es wirtschaftlich gesehen bestimmt nicht das Schlechteste gewesen, wenn sie daraufhin anschließen können mit diesem Herbst 2016 Veröffentlichung. Vermutlich war es auch darauf abgezielt, dass man diese gesteigertes Interesse an Magic Kaito in gewissen Rahmen gesteigertes Interesse, was Kase verursacht hat, wenn man das hätte mitnehmen können in die eigene neue Veröffentlichung. Das wäre bestimmt toll gewesen. Das war vielleicht auch der Gedanke dahinter. Aber das haben sie jetzt halt auch gegen die Wand gefahren, nicht wahr? Und dann ist natürlich noch die Frage, ob sie, wenn das mit dem Synchronstudio, wenn sie ihr internes haben, wenn sie halt nicht die Conan-Sprecher kriegen für die Rollen als Detektiv Conan, dann haben sie bei den Fans sowieso nochmal doppelt verloren. Das ist immer noch meine große Sorge, dass sie nicht Tobias Müller für Conan und Juliane Jakob halt für rankriegen und so weiter. Ja, und so würde ich das auch nicht veröffentlichen ohne diese wichtigen Synchronsprecher. Es wäre schon ein ziemlich starker Shitstorm. Also ja, denke ich auch. Aber ich schätze mal ein, dass Peppermint das auch weiß und dass sie da ihrer Verantwortung bewusst sind und vielleicht auch deswegen verschieben, man weiß ja nie. Jedenfalls hieß es auch dann offiziell, also es war on hold, wie gesagt wurde. Vielleicht ist das irgendwo rausgerutscht oder so, man wollte das gar nicht sagen, kann ja passieren. Aber es wurde auch gesagt, jetzt geht es los und das ist ja so in etwa der Startschuss für mich frei nach dem Motto, wir haben ein bisschen was bekommen und es kann in etwa teilweise losgehen oder so. Ja, man weiß es nicht genau, ist ja alles nur größtenteils Spekulation. Wann es denn erscheint, weiß man auch noch nicht genau. Dieses oder nächstes Jahr oder doch das übernächste Jahr. Wir werden sehen. Ja, Magic Kaito 1412 ist auf jeden Fall lizenziert und kommt zusammen mit, ja, den Film und so weiter. Es geht voran, auf jeden Fall. Ja, machen wir weiter beim Manga in Deutschland. Da ist nichts passiert im letzten Monat, leider nicht. In der spoilerfreien Zone haben wir nur zwei Bände, die jetzt demnächst rauskommen. Nicht wahr, Lasse? Richtig. In Japan kommt jetzt nicht nur der Film, sondern am 12. April auch noch Band 92 wird veröffentlicht. Dabei ist ganz interessant, dass der Band wie Band 86 in zwei Fassungen veröffentlicht wird. Einmal in einer ganz normalen und einmal in einer Deluxe-Fassung, wo eine DVD mit Episode 1 dabei ist. Wow, geil. Will ich haben. Und bei Band 86 gab es eine Deluxe-Edition mit Das Verschwinden des Konan Ogawa in Japan. Und bei Band 92 machen sie das dann genauso. Und zudem wurde auch noch jetzt vor kurzem angekündigt, dass am selben Tag auch noch eine neue Sonderband in Japan erscheinen wird, nämlich die Heiji und Kazuha Selection. Yay. Passend zum Film drei Tage später kommt am selben Tag auch nochmal ein Sonderband mit dem thematisch raus. Finde ich interessant. Zum Band 91 in Japan haben sie am selben Tag auch die Special Romance Edition 3 veröffentlicht. Also wahrscheinlich spekulieren sie drauf, wenn die Leute in die Buchläden gehen, irgendwie in Akihabara oder so, dass sie dann bei 92 sehen und da ist dann eine neu veröffentlichte Sonderband, gleich nehmen sie gleich beides mit. Und wir springen jetzt über zum Anime in Japan. Da sind ja wieder einige neue Episoden erschienen. Zunächst die Episoden 851 und 852, Tour durch die Hölle der Liebe. Das ist ja die Mystery Tour, die jetzt erschien, und darüber wird uns jetzt Bianca berichten. Genau, und zwar findet, wie ihr ja wisst, seit einigen Jahren jährlich die Mystery Tour in Japan statt, an der ihr auch selber teilnehmen könnt. Und Detektiv Conan thematisiert irgendeinen Fall in der Gegend lösen könnt. Die Gegend ist jedes Mal eine andere. Dieses Mal sind wir in der Präfektur Oita, genau genommen in der Stadt Beppu. Das liegt, ich würde mal sagen, so nordöstlich auf Kyushu, der südlichsten Insel von Japan. Und dort gibt es super viele heiße Quellen, die ihr besichtigen könnt. In einigen könnt ihr natürlich auch baden. Und genau dahin verschlägt Conan, Kogoro und Ran halt diesmal ihr Fall. Nämlich wurde Kogoro beauftragt von einem reichen Firmenchef, dessen Tochter verschwunden war, diese zu finden. Und durch ein Hinweisfoto kam Kogoro eben auf die Idee, dass sie wahrscheinlich in Beppu bei den heißen Quellen sei. Gleichzeitig ist zufälligerweise Takagi mit im Zug, der zufälligerweise auch Sato mitgenommen hat, um ihr dort eigentlich seine Liebe zu gestehen, schlimmer noch, einen Heiratsantrag zu machen. Aber wie man die Takagi-Sato-Story leider kennt, wird dem Ganzen natürlich durch den Fall ein Strich durch die Rechnung gemacht. Und Sato ist auch so ein bisschen sauer, als sie rausfindet, dass Takagi auch eigentlich sich hätte um seinen Fall besser kümmern müssen. Ja, wie wir in der zweiten Folge herausfinden, wie wir uns aber auch schon denken konnten, ist klar, dass die Fälle von Takagi und die Fälle von Kogoro irgendwie miteinander zu tun haben, was dazu führt, dass die zwei Polizisten plus Kogoro rankommen, dann zusammen ermitteln in derselben Stadt. Es gibt ein paar ganz witzige Szenen. Zum Beispiel wird die Tasche mit dem Lösegeld von einer Drohne abgeholt und wie das auch nur im Anime passieren kann, hängt sich Conan an die Tasche und wird von dieser eigentlich leichten Drohne mitgeschleppt, kann auch natürlich noch einen Peilsender anbringen. Das ist eigentlich so ganz witzig. Ja, so ungefähr läuft die Folge ab. Mehr möchte ich euch nicht erzählen, weil ihr solltet ja selber noch gucken, falls ihr es nicht schon getan habt, und möchtet sicher auch nicht gespoilert werden weiterhin. Ja, meine Meinung zu der Folge. Ich fand sie sogar ganz lustig. Also seit einer Weile mal wieder eine der Folgen, die mich gut entertaint und gepackt hat. Ganze 5, was vergebe ich diesmal? Teufelsmasken möchte ich ihr nicht vergeben, aber ich würde sagen, 4 bis 4,5 sind auf jeden Fall drin. Ja, Also, mir hat die Folge auch sehr gut gefallen, oder es sind ja zwei, sagen wir mal. Hat mir sehr gut gefallen, so auch der Einstieg in die Folge, wo dann wir in dem Zug sitzen und Conan so erzählt, ja, wir wurden von Kogoro eingeladen. Und das Merkwürdige ist, dass der Mann, der uns eingeladen hat, die ganze Zeit überhaupt nichts sagt und du denkst dir schon, was ist, da kann ja irgendwas, da muss ja irgendwas mit dem Fall zu tun haben. Und ja, wie dann später im Prinzip rauskommt, dass Kogoro da mit einem Fall beauftragt wurde, das war auch in einer lustigen Szene dargestellt. Und ja, sehr, hat mir wieder sehr schön gefallen, sozusagen die örtlichen Begebenheiten halt zu sehen, die ganzen verschiedenartigen heißen Quellen, die es doch gibt, was man ja als Nicht-Japanisch-Tourist im Prinzip gar nicht kennt, so als rein Deutscher, der nur in Deutschland Urlaub macht, war das dann noch mal schön zu sehen, was es überhaupt für verschiedenartige Quellen gibt. Ja, und dann eben der Fall an sich oder die beiden Fälle halt so, ja, doch sehr spannend und interessant, wie das halt auch so diesmal dann zusammenhängt und wie man dann sozusagen dem Täter auf die Spur kommt und dann dieser eine mysteriöse Mann mit dieser Maske an seinem Rucksack, den Conan dann da sieht und dann später taucht er irgendwie nicht mehr so auf und man denkt so, ah, irgendwas ist doch mit dem noch, warum kommt der nicht? Also ja, wirklich sehr spannend gehalten die Folge, hat mich sehr gut unterhalten und ja, habe ich sehr gerne geguckt und ich vergebe hier 4 von 5 Ogre-Masken oder Ogre-Masken. Ich glaube, es war ein Ogre da am Uni Rucksack. sind War das. es doch ein Oni? Uni, Ja gut, dann ja. war es doch ein Oni. Ein Alles Ogre klar wäre dann. lustig. Also, ich kann mich da so ein bisschen anschließen. Also, was heißt ein bisschen? Also, ich fand es auch gut, eigentlich eine Folge. War irgendwie was anderes. Also, man hat schon gemerkt, dass man sich da Mühe gegeben hat, bei der Filler-Folge, was es ja im Grunde ist. Und gab aber halt doch noch so ein oder zwei Kleinigkeiten, die mich ein bisschen gestört haben. So, das eine waren so die Charaktere, wenn dann irgendwie auf einmal ist der Verlobte dann noch mit dem Vater, der Auftraggeber war, ist dann mit angereist, da wusstest du schon so, ja, da wird er dann wohl auch irgendwie in den Fall verwickelt werden und so war es dann halt auch. Oder dass dann Conan mit der Radarbrille hatte und dann Kokoro gesagt hat, ja, du musst jetzt links abbiegen und er guckt ihn so an, ja gut, biege ich dann halt links ab, so, ja, obwohl er, ja, obwohl sie sich ja eigentlich gar nicht so, obwohl er das gar nicht kennt mit der Radarbrille, das hat mich dann so ein bisschen gestört. Ja, die lustigste Szene war tatsächlich die, da musste ich auch mal laut lachen, als Conan sich da an diese Drohne gehängt hat, wo ich mir dann gedacht habe, so, ja, das kann eigentlich auch in einem Filler passieren und Conan da erstmal hunderte Meter weit mitgeschleift wird durch die Luft. Ja, das war dann schon mal wieder so eine Highlight-Szene und ich muss sagen, so vom Setting her und wie das aufgebaut war, hat mir das aber schon sehr gut gefallen. Also das hätte man tatsächlich auch noch ein bisschen ausbauen können, denke ich. Da hätte man so technisch noch ein bisschen mehr machen können. Aber es war schon sehr gut, so auf einem relativ hohen Niveau. Und da würde ich auch sagen, so gute 3,5 bis 4, keine Ahnung, Flugdrohnen kann man da schon vergeben. Ich wäre ursprünglich bei auch so 3 gewesen, weil es war schon ganz in Ordnung. Ganz nett, mehr aber auch nicht. Und die Drohnenszene war lustig. Aber mich hat es halt im Vorfeld und auch während der Folge dann, obwohl ich es wusste, extrem gestört, dass sie in den Trailern vorher aggressiv mit dieser wirklich nur ein paar Sekunden Vorstellung von Takagi mit ihm und Sato bei der Hochzeit geworben haben vorher. Und ich wusste schon vorher, das wird nicht passieren. Und so ist es dann auch. Aber es hat mich trotzdem sauer gemacht, ein bisschen. Und ich fand die Szene total blöd, wo Sato den Täter überwältigt, total cool ist, nur um da eine Sekunde später zu Damsel in Distress zu werden und den Täter herumfahren muss. Das fand ich spannungstechnisch und charaktertechnisch irgendwie lasch. Und deswegen gehe ich runter auf 2,5 von 5. Naja gut, also das mit dem ersten Punkt, das du angesprochen hast mit der Hochzeitsszene, das habe ich halt nicht so mitbekommen. Aber man kann ja davon ausgehen, dass jetzt der Filler ja nicht in handlungsrelevante Dinge Ja, wie eingreift, so, ne? gesagt, ich wusste es auch schon vorher, als es im Trailer war, dachte ich mir so, ja, never ever. Es hat mich am Ende trotzdem gestört. Ja, gut, machen wir weiter mit einer richtigen Liebesgeschichte. Okay, wo sie beginnt. Episode 853 und 854. Erinnerung an die Kirschblütenklasse. Und den Fall wird uns jetzt Johannes kurz vorstellen. Ja, das mache ich doch sehr gerne. Also es geht damit los, dass Conan die Sonoko ran und Sera mit sich schleift und sagt, er muss unbedingt was zeigen. Und das ist, wie der Titel vielleicht vermuten lässt oder irgendwie, ja, es ist auf jeden Fall eine Straße mit Kirschblüten und es ist eine sehr schöne Straße. Und ja, Ran fängt beim Anblick der Kirschblüten sich da fängt an, sich zu erinnern an das erste Kennenlernen mit Shinichi. Und somit springen wir quasi 13 Jahre sind es, glaube ich, zurück in die Vergangenheit und sehen, wie der erste Tag in der neuen Kindergartenklasse, der Kirschblütenklasse, beginnt. Und also sehen wir zuerst Rans Sicht, später dann nochmal die Sicht von Shinichi. Und ja, die Szene beginnt damit, dass Kogoro in seiner Tollpatschigkeit das Namensschild von Ran kaputt macht. Das Namensschild, wo Kirschblütenklasse draufsteht aus Plastik, ist erstmal großes Drama, aber die Mutter Eri macht dann Ran aus Papier eine neue Blüte und ein neues Namensschild. Und dann springen wir wieder ein bisschen. Man sieht auch bei den Kudos zu Hause, wie Yukiko dann noch die Kirschblüte, das Kirschblüten-Namensschild sucht. Und das hat Yusaku eingesteckt, der ist aber gerade auf einer Buchvorstellung und Autogrammstunde. Da werden sie nochmal dahin fahren und auch dort das Namensschild suchen. Aber zunächst geht es weiter mit dem Kindergarten, woran erstmal ein bisschen geärgert wird von ihren Freunden, dass sie ja kein richtiges Namensschild hätte und dass es nicht in Ordnung ist. Sonoko schmeißt sich dann dazwischen und ja, dann wird sich die Hand gegeben, alles ist dann soweit erstmal wieder gut. Beim Schlafen gehen, Mittagsschlaf, beim erholsamen Mittagsschlaf macht sie dann erst nochmal ein neues Namensschild, weil das ist in dem Streit kaputt gegangen. Und plötzlich taucht Shinichi auf und das ist die erste Begegnung. Und er detektivisch ermittelt, was du da machst, das ist doch eine Kirschblüte. Und ja, er fängt dann an zu deduzieren und sagt halt, ja, wie er da drauf gekommen ist. Und alle sind dann erstmal begeistert. Dann taucht noch die Mutter auf und er sagt, ja, ich habe mein Namensschild jetzt wieder doch verloren, habe mein Namensschild wieder verloren und ist aber nicht so schlimm, die Ran macht mir ein neues. Und dann sieht man halt so ein bisschen den Alltag im Kindergarten, wie das vorangeht. Und tja, dem Shinichi fallen da einige Dinge bei dem gemeinsamen Sensei auf, ihrem ja, Lehrer, sagt man ja, glaube ich, nicht Kindergartenbetreuer, der sich ein wenig verdächtig verhält. Und Shinichi bemerkt dabei drei Dinge, die ihn stören und was ihn stört. Und ob es sich daraus ein Fall entwickelt und ob Shinichi ihn lösen kann oder ob er doch als Kindergartenkind noch Hilfe braucht von außerhalb, das würde ich vorschlagen, schaut ihr euch selber an. Meine Meinung zu dem Fall ist ein super Fall, also finde ich sehr schön. Auch die Umsetzung im Anime mit den Kirschblüten, da kann man natürlich auch als Anime-Produzent relativ viel machen, was dieses visuelle Darstellen angeht. Das haben sie immer sehr schön gemacht, muss ich sagen. Und so der Fall selbst hatte auch relativ viele Wendungen. Man sieht halt auch nochmal Yusaku ein bisschen in Aktion. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, auch der Fall, so wie er sich entwickelt hat, generell fand ich auf jeden Fall eine schöne Sache und ich würde da 4 bis 4,5 Kirschblüten vergeben für den Fall. Was mich ein bisschen gestört hat, hatten wir auch, glaube ich, im letzten News-Podcast schon mal angesprochen, als es dann um die nächsten Episoden ging. Es handelt sich hierbei um eine Anime-Umsetzung aus dem Band 87. Wir sind jetzt schon im Deutschen bei Band 91, glaube ich. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass man so lange gewartet hat, einmal mit dieser Umsetzung. Und das hat irgendwie mich ein bisschen gestört, aber ich kann es verstehen, dass sie es gemacht haben, weil der Hauptgrund wird wohl der gewesen sein, dass man gesagt hat, okay, ja, wir warten, bis dann die Kirschblüten auch in Japan anfangen zu blühen, sodass man da irgendwie so einen thematischen Bezug herstellt. Ja, aber das hat mich noch doch ein bisschen gestört, dass man sich so lange Zeit gelassen hat. Aber dafür war es dann umso schöner, als es dann gekommen ist. Was denkt ihr denn dazu über den Fall? Ich gebe den Episoden ganz klar eine absolute 5 von 5. Ich fand die Folgen großartig. Weiterhin ist die gesamte Geschichte toll wie im Manga. Ich finde, da hat Gosho sehr schön gemacht. Es war ja der Anspruch, ist ja eben Run Girl und Shinichi Boy, dass es eben zwei verschiedene Perspektiven sind, die sich so um diesen Zeitraum rumdrehen. Und ich finde, das ist nicht einfach nur plakativ irgendwie so, weil es gerade lustig ist, sondern dass die, wenn man, nachdem man die erste Folge gesehen hat, dass die Perspektive von Shinichi dann wirklich auch nochmal einen wirklich anderen Kontext gibt und eine wirklich andere Sicht auf diese Ereignisse bietet. Und nicht einfach nur so, dass man bei allem die Gedanken von einem hört und bei allem die Gedanken vom anderen, sondern dass die Gedanken von Shinichi auch wirklich die Ereignisse in ein anderes Licht stellen. Das fand ich gut. Der Fall ist gut. Die Folge sind absolut süß. Also, es ist einfach unfassbar niedlich. Und ich finde, wo Jan das Recht hat, mit der Animationsqualität, ich bin ja immer der Erste, der sagt, der Anime, der sieht in den letzten Jahren immer wieder so schlecht aus. Aber ich finde, man hat wirklich gemerkt, dass sie bei diesen Folgen nochmal wirklich eine Schippe draufgelegt haben, was Präsentation, Animationsqualität angeht. Die Folgen waren ja auch in Japan sehr stark erwartet und auch sehr starke Fanfavoriten. Deswegen finde ich, dass man wirklich gemerkt hat, wie sie sich hier für den Fall mehr Mühe gegeben haben. Und das finde ich sehr schön, das kann man ja auch mal loben, wenn man immer nur draufhaut, dass sie normalerweise so scheiße aussehen. Ja, ganz klare 5 von 5 Kirschblüten für mich. Ohne Frage. Ja, da würde ich mich doch glatt anschließen. Also da kann man nichts mit falsch machen. Also der Fall war ja schon im Manga sehr schön zu lesen und jetzt dann noch mal durch die Farbe, durch die Animation, dann noch mal die beiden Geschichten zu sehen, zu hören, noch mal mitzuerleben aus diesen zwei verschiedenen Sichten. Habt ihr ja eigentlich alles schon gesagt. Dass es eine sehr schöne, süße Geschichte ist, schön die Vergangenheit von den beiden mal zu sehen, wie das alles so ablief, auch von den jungen Eltern und ja, wirklich sehr schön und ja, wie gesagt, das Manko, dass man so lange drauf gewartet hat, ja gut, ist halt so, da kann man jetzt drüber weg hinsehen. Also, ich weiß nicht, ob es so war, in der ersten Folge bei Run Girl war das da nicht, dass man Shinichi schon früher gesehen hat, als er das erste Mal im Kindergarten dann auftritt. Ja, im Da hat man Hintergrund ihn. hat man ihn mal kurz gesehen gehabt, wie er da mit der Yukiko da langgelaufen ist, wenn du die Szene meinst. Ja, wo sie in dem Haus sind, da, wo Yukiko mit Yusaku telefoniert und dann sagt, ja, Shinichis Namensschild ist weg und dann, meine ich, sieht man Shinichi kurz, wie er dann irgendwo hingeht. Das war, glaube Ja, ich, im ja. Manga nicht der Ja, Fall. doch, Also das im hat. Manga hat man ihn, glaube ich, das erste Mal wirklich in der Kindergartenszene da gesehen. Ja, und das wurde ja dann erst in der nachfolgenden Folge aufgelöst, wo denn Shinichi in der Stelle hingegangen ist. Weiß ich auf jeden Fall, das Ja. war im Haus. Ja. Ja, das war. Aber man hat ihn halt in der Szene quasi dann schon mal gesehen. Das war ja im Manga nicht so. Das hatten wir damals, glaube ich, Lesser hatte das damals, glaube ich, rausgefunden. Und naja, kann man sich jetzt drüber streiten, ob einen das so stört, dass man Shinichi da schon mal gesehen hat oder nicht. War halt ein bisschen ungewohnt, dass man ihn halt vorher schon mal gesehen hat. Aber wie gesagt, auf jeden Fall sehr empfehlenswert, die Folgen unbedingt angucken. Ja, ich habe hier auch, wie gesagt, mit Lasse angeschlossen mit 5 von 5 Kindergartenhüten oder Regenhüten oder was die da getragen haben, ich weiß es nicht. Kann man nichts mit falsch machen. Ich würde ja jetzt gerne sagen, ich kann es kaum erwarten, die Folge in Deutsch zu sehen, aber das sei mal dahingestellt. Eines Tages, wenn wir ganz, ganz alt sind, Olli, dann gucken wir uns das an und dann kriegen wir so Tränchen in die Augen vor Nostalgie. Oh ja, bitte. Es geht mir Dann kommen teilweise jetzt schon Folgen so. über, dann kommen Folgen über uns, Erinnerungen an die Erinnerung der Kirschblütenklasse-Episode. Genau. Hören wir uns nochmal den Podcast an. Also fanden wir das damals also. Ja, es ist ja auch irgendwie übertrieben niedlich. Also ich würde mich echt euch anschließen, weil ich habe auch ewig auf die Folge gewartet, weil ich natürlich auch bei Conan gerade so ein absoluter Fan der Rahmenhandlung bin und die Charaktere einfach unheimlich gern mag, was der ganzen Serie bei mir schon einen Pluspunkt gibt. Und Ja, also ich sehe das meistens immer so thematisch bezogen, wenn ich meine ja, Sterne, sagen wir ja nie, vergebe. Und allein des Themas wegen hätte ich jetzt schon mal 5 vergeben, aber die Folge ist ja auch gut gemacht, gerade die Anime-Umsetzung davon und ja, dementsprechend 5 von 5 gelben Kindergartentäschchen würde ich vergeben. Gut, dann sind wir auch durch mit den Episoden und schauen uns noch an, welche Episoden denn in den nächsten Wochen kommen. Und da hat Lasse auch genauere Informationen zu, nicht wahr, Lasse? Richtig. Wir haben zu Beginn vom April erstmal zwei Remaster-Folgen wieder, nämlich die Einführung von Heijis Mutter, Nichts als Lügen, Teil 1 und Teil 2. Natürlich passend zum Film, wo Shizuka vermutlich auch wieder auftreten wird. Vielleicht. Dann am 15. April ein Filler, das Rätsel des verschwundenen schwarzen Gürtels. 15. April ist auch das Veröffentlichungsdatum des Films. Deswegen könnte es sein, dass das wieder die eine Filler-Folge ist, die quasi die Magic Files ersetzt hat, mal vor einigen Jahren und einen Filmbezug hat. Ist noch nicht bestätigt, aber na, es wird vermutlich was sein, was damit zu tun hat. Haben die im Aikido auch schwarze Gürtel, was Kasa praktiziert, Ja, ich oder ist glaube das was schon. Meine, die anderes? haben überall in allen Kampfsportarten, ja, wahrscheinlich nicht ganz alle, aber alle so japanischen, da haben sie schwarze Gürtel auf jeden Fall ganz oben. Vielleicht ist es da was ein Kasus Aikido Club, irgendwie ist los. Dann am 22. April das Geheimnis des Promi-Pärchens, ein weiterer Filler. Und dann am 29. April das Mysterium der Baker Straßenkreuzung Teil 1, ein weiterer Filler. Und Teil 2 dann dementsprechend die erste Episode im Mai. Ein Monat lang Remaster und Filler. Toll. Gibt Schlimmeres. Zum Beispiel die japanischen Kapitel. Nein, die nicht. Aber ich würde sagen, wir machen weiter mit den japanischen Kapiteln. Da sind ja wieder zwei rausgekommen. Leider nur zwei, 990 und 991. Und Lasse hat da ein paar kleine Informationen für uns. Genau. Nach 2 Wochen Pause sind wir jetzt wieder da. Gosho war noch laut eigener Aussage in der Kolorierungshölle. Vermutlich hat er im Zuge des Films einige Artworks und Special Promotions zeichnen müssen. Und wir befinden uns jetzt in einer ganz besonderen Serie, denn die Serie zelebriert Goshos 30. Jubiläum als Mangaka. Es ist jetzt tatsächlich soweit. Und deswegen taucht im neuen Fall auch eine altbekannte Figur aus Detektiv Conteh, nämlich Sushi Okita, den Kendo-Rivalen von Heiji, der aussieht wie Shinichi, bekannt aus Goshos vorherigen Manga Yaiba, wo er einer der letzten Gegner war. Und der taucht ja bereits in Band 31 auf. Das war der Fall auch bei einem Kendo-Turnier, wo Conan die meiste Zeit im Zug war und Heiji allein ermittelt hat. Da lief er ein bisschen im Hintergrund rum. Und in diesem Fall taucht er auch wieder auf, denn es ist ein weiteres Kendo-Turnier für Oberschulen da. Diesmal in Tokio. Und Heiji, natürlich Skiller wie er ist, ist bereits im Halbfinale des Kendo-Turniers. Gestern war Teamwettbewerb, da hat sein Team abgelost außer ihm. Aber heute kann er es schaffen, Titel zu holen, wenn da nicht ein anderer wäre, Sushi Okita, der natürlich auch da ist. Con und Ran sind ebenfalls in der Turnierhalle, um Heiji zu supporten. Klar, ist in Tokio und ist Sonntag, da kommen sie natürlich hin. Es gibt jetzt allerdings eine 2-stündige Pause vor dem Halbfinale, weswegen Con und Ran sich mal was zu essen suchen sollen und mal auf Klo gehen, bevor das Halbfinale losgeht. Allerdings sind die Toiletten total überfüllt, weswegen sie an den Nordausgang zu einer abgelegenen Toilette gehen, wo nicht so viel los ist. Unterdessen sehen wir gerade eben angesprochene Momiji Oka aus Band 91 und dann 92-93, die vorgekommen ist, die Heiji heiraten will, die in einem Rolls-Royce unterwegs ist und mit ihrem Butler telefoniert, der in der Turnierhalle ist. Und scheinbar plant Momiji eine Siegesparty für Heiji, wofür sie das oberste Stockwerk des Imperial Hotels gemietet hat, was vermutlich ein sehr hochklassiges Hotel ist, wie sie da in ihrem Rolls-Royce rumfährt. Und möchte da Heiji überraschen. Ich glaube, sie kennt ihn gar nicht, aber er wird bestimmt doppelt überrascht sein dann. Ist ja schön für ihn, wenn er denn gewinnt. Denn immerhin ist auch noch Okita da, der, wie wir jetzt erfahren, wir wussten ja schon vorher, dass Okita auf dieselbe Schule geht wie Momiji. Und Momiji sagt jetzt auch, dass Okita tatsächlich in ihre Klasse geht. Also sind Klassenkameraden und sie ist besorgt wegen Okita, dass der Heiji besiegen könnte. Aber es gibt da noch einen anderen Teilnehmer, der stark wie ein Dämon sein soll, was vermutlich auch noch eine Anspielung auf Yaiba ist, wo es auch einen Antagonisten gab im Kendo-Kämpfe, der Onimaru hieß. Und Onimaru, Oni-Dämon. Vielleicht kriegt er auch noch ein Cameo. Und zur gleichen Zeit, während Kon und Ran zum Weg zu Klo sind und Momiji in ihrem Rolls-Royce unterwegs ist, sehen wir das Opfer des Tages, Shido Nukitani, ein Kendo-Schiedsrichter, wie wir später erfahren, der am Nordausgang der Kendo-Halle steht und dort von einem Mann bzw. einer Frau bzw. dem Täter, den wir nicht sehen, in einer Kendo-Rüstung sich befindet und sich ihm nähert und zack, mit einem Streich ihm die Kehle durchschneidet. Nachdem Shido erstmal überhaupt nicht überrascht war, dass der kam, war dann doch ziemlich überrascht, als er plötzlich gestorben ist. Ups. Der Täter bemerkt dann erst, dass hinter ihm, in perfekter Sichtweise des Mordes, ein älterer Mann auf einer Bank sitzt und sich fragt, was das gerade für ein Todesröcheln war. Bis der Täter dann bemerkt, der alte Mann ist blind, der hat nichts gesehen und deswegen geht er einfach weg. Kurze Zeit später kommen dann Kon und Ran, finden die Leiche, finden den alten Mann und bemerken, oh, hier ist ein Verbrechen passiert. Der alte Mann sagt dann, ja, der Täter ist da zu den Toiletten gegangen und ich habe danach noch zwei weitere Personen hier langkommen hören. Die sind vermutlich auch im Toilettenhaus, wodurch wir drei Verdächtige haben, die alle in dem Toilettenhaus sind, wo keiner wegkommt, weswegen Ran jetzt erstmal die Polizei ruft. Und dann taucht Soshi Okita auf. Nachdem wir ihn vorher nur im Kampf gesehen haben, taucht er jetzt auch im Toilettenhaus auf und stellt fest, oh, das war ja ein ziemlich starker Kämpfer hier, der den umgebracht haben muss, bevor Kon dann eben erstaunt darüber, dass Soshi eben aussieht wie Shinichi, erstmal nach seinem Namen fragt. Womit wir dann im zweiten Kapitel beginnen, ist nämlich, dass sich Soshi vorstellt und Ran ihn erkennt, weil Kasua vorher von ihm erzählt hat. Und sie fühlt sich natürlich an Shinichi erinnert, weil er sieht genauso aus. Nur mit Heijis Frisur. Wodurch sie an Shinichi erinnert, fühlt. Und Soshi, Okita, fühlt sich durch Ran an eine schöne Frau erinnert. Im Allgemeinen, denn er findet Ran nämlich richtig, richtig süß. Und lädt sie gleich ein, ach, wenn du mal in Tokio bist, ne, ich kann dir die Stadt zeigen. Ich kenne ganz Kyoto, zeige ich dir alles. Wo die Turtelei unterbricht Conan dann aber mit einem gezielten Räuspern. Woraufhin ihm Okita erklärt, warum er denkt, dass das ein starker Gegner gewesen sein muss, der Shido umgebracht hat, da er Shido als Kendo-Schiedsrichter erkannt hat aufgrund seines Outfits. Und aufgrund dieser Beobachtung fühlt sich Ran nochmals an Shinichi erinnert. Und da wird sie natürlich auch ganz schnell rot. Was Okita bemerkt und sagt, na, du hast dich doch in mich verliebt, oder? Brauchst du gar nicht abstreiten. Samurai spürt sowas. Danach spürt er erstmal Schmerzen, denn er kriegt von Heiji einen Schlag auf den Hinterkopf verpasst. Und Heiji macht die beste Freundansage aller Zeiten. Er sagt nämlich, das Mädchen da ist die Freundin von meinem besten Freund. Finger weg. Ich finde Heiji ja manchmal nicht so nett zu Shinichi, aber da muss man sagen, bester Wingman. Sehr gut. Jedenfalls ermitteln sie im Fall. Wir haben diesmal nicht Megure, Gott sei Dank mal wieder, sondern mal wieder Sato im Manga, wo wir sie jetzt gerade in den Filler haben, ist ja auch schön. Die untersucht nämlich die drei Verdächtigen aus der Toilette, die tatsächlich, wie es der Zufall so will, alle ein Motiv haben, das Opfer umzubringen und auch alle die Kendo-Fähigkeiten haben, um ihn umzubringen. Und die blutige Rüstung wird zufälligerweise hinter dem Toilettenhaus gefunden. Und zwar genau in der Mitte zwischen Fenster zum Männerklo und Fenster zum Frauenklo. Das heißt, die eine Frau und die beiden Männer könnten es alle drei gewesen sein. Und deswegen wird die Ermittlung sich lange hinziehen, weswegen Sato das Turnier canceln will. Was Heiji aber nicht so toll findet, denn er wollte eigentlich, nachdem er Okita besiegt und das Turnier gewinnt, Kasua seine Liebe gestehen. Mal wieder versucht er das. Das letzte Mal waren es die japanischen Luftstreitkräfte, die ihn daran gehindert haben. Diesmal ist es scheinbar ein abgesagtes Turnier, weswegen er Takagi davon überzeugen will, es nicht abzusagen. Und da mischt sich dann wieder Okita ein, der sagt, hey, wenn du das Turnier gewinnen willst, dann willst du mich ja bestimmt besiegen. Wir können zwar, das Match war da, wie wär's, wenn wir einfach unseren Kampf einfach gleich hier am Tatort austragen. Ja! Und dann kannst du ihr ja sagen, was auch immer du ihr sagen willst. Worauf Ran natürlich realisiert, ach so, Heiji will Kasua seine Liebe gestehen. Und so stehen sich die beiden gegenüber, Samurai-mäßig, der Wind bläst Blätter durch die Luft und Kon steht nur dabei und sagt so, oi, oi, was ist denn das, was ist denn hier auf einmal los? Währenddessen sitzt Kasua verwirrt in der Turnierhalle und denkt sich, wo bleiben Kon und Ran eigentlich? Und Momiji Oka ist inzwischen auch da und lässt sich auf den Tribünen von ihrem Butler Tee und Gebäck servieren. Und damit gehen wir leider wieder in eine Woche Pause, aus irgendeinem Grund. Ich habe, als die 2 Wochen waren Pause, fand ich es noch nicht, weil wegen Film und so, dachte ich mir, okay, hat Kusche viel zu tun. Aber mit der Pause jetzt auch noch. Ja, Kapitel 1000 ist bestimmt in Planung. Ja, ich mache mir dann fast wieder Sorgen um seine Gesundheit, ehrlich gesagt. Ja, mache ich auch immer bei jeder Pause, sofort wieder, ja. Ja, nicht bei jeder, denke ich mir so, okay, er braucht Zeit zum Schreiben, aber jetzt, also ich meine, er hat auch vor Kapitel 984, hat er auch 2 Wochen Pause gemacht nach dem neuen Jahr, also eine Pause mehr als sonst. Und jetzt noch 2 Wochen Pause und dann im Fall auch eine Pause. Hoffentlich ist da alles in Ordnung. Wir wünschen ihm natürlich das Beste. Auf jeden Fall, dieser Fall wird natürlich länger als 3 Kapitel, das ist jetzt schon klar, weil Con und Heiji haben noch überhaupt keine Ahnung, wer der Täter ist. Ich gehe momentan von 4 Kapiteln aus. Macht ja auch Sinn, zum Goshus 30. Jubiläum als Zeichner einen längeren Fall zu haben. Bisher gefällt mir der Fall auf jeden Fall super. Es ist super atmosphärisch, allein die Szene, wo der maskierte Täter wortlos da den ihm die Kehle aufschneidet und dann sich bedrohlich vor dem blinden Mann aufstellt und dann einfach weggeht, als er merkt, dass der Blinde so mich nicht gesehen hat. Sehr stimmungsvoll. Die Dynamik zwischen Heiji und Okita ist auch ganz nett. Natürlich ist da mein kleines Beziehungsherz höher gehüpft, als Heiji quasi für seinen besten Freund da die Ansage macht, dass das die Freundin ist und Finger weg, was ja auch der Titel des 2. Kapitels ist. Das fand ich natürlich super schön, auch für die Freundschaft zwischen Heiji und Conan, beziehungsweise Shinichi. Und ich bin gespannt auf die Auflösung des Falls und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall zum Jubiläum, gerade auch, dass man einen Charakter aus Yaiba bringt, ein sehr würdiger Fall dafür. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ich bin ja auch fleißig dabei, den Fall zu verfolgen und ja, bin genauso gespannt wie Lasse, wie es weitergeht. War ein sehr interessantes Setting diesmal, dann halt auch wieder so die Kendo-Umgebung, wo dann jetzt gleich mehrere Charaktere auch wieder mitspielen, die Momoji, dann der, ich habe gerade den Namen vergessen, von dem, sagen wir hier, von dem Rivaler, von dem Yaiba. Soshi Okita. Genau, von Okita. Ja, dass der jetzt mit dabei ist, sehr interessant. Ja, mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt, was da noch so bei den Beziehungen rauskommt, wer denn der Täter war. Interessant fand ich auch, dass der Täter quasi den blinden Mann verschont hat. Ich habe jetzt echt gedacht, ja, der nimmt den auch noch mit, weil der hat ja immerhin was gehört. Vielleicht hat er, weiß ja nicht, was er gehört hat. Also nur allein die Tatsache, dass er nichts gesehen hat, heißt ja nicht, dass der ihn nicht irgendwie durchs Gehör vielleicht überführen könnte. Na, bin ich mal sehr gespannt, wie das noch weitergeht und ja, halte mich mit der Bewertung momentan noch zurück, liegt aber tendenziell schon bei mindestens 3 oder vielleicht sogar 4, irgendwie auf jeden Fall im oberen Bereich. Mal schauen. Ja, gut, dann sind wir am Ende des heutigen News-Podcasts hier auch angekommen. Ich verweise noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Erstens das ConanWiki, conanwiki.org, unser Conan-Forum, wo ihr diskutieren könnt, conanforum.org. Unser Newsblog conannews.org. Wir haben einen Twitter-Account, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews und youtube.com/conannews, wo es auch das Unboxing zu der DVD-Box 1 gibt. Und wir sind auch bei iTunes zu finden als Conancast. Dazu noch ein kleiner Hinweis, wir sind dort jetzt unter einer neuen Adresse sozusagen zu finden. Also gerne, wenn ihr uns noch abonniert habt, gerne dieses Abonnement löschen und das neue hinzufügen, das aktuellere. Das alte bei iTunes funktioniert komischerweise noch weiterhin. Wir sind dort aber jetzt unter einer neuen Adresse zu finden, also gerne die neue hinzufügen und uns auch dort im iTunes oder Apple Store gerne bewerten. Würde mich sehr freuen. Ja, ich bedanke mich. Das war der Hinweis. Sage tschüss, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Leute. Macht's gut, einen schönen Tag noch. Johannes. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.